Eindeutige Signale und eindeutige Werte. In der Silvesternacht 2015-2016 feierten auf dem Platz vor dem Kölner Dom Tausende von Menschen, darunter mehr als 1000 stark alkoholisierte Männer, von denen ein Teil übergriffig wurde. Wie sich später herausstellte, gab es in dieser Nacht über 1200 Opfer, darunter allein fast 500 Frauen, die Anzeigen wegen sexueller Belästigung stellten, 5 davon wegen vollzogener Vergewaltigung. Die Polizei konnte etwa 180 Beschuldigte ermitteln, zum Großteil Marokkaner, Algerier, Iraker und Syrer, von denen mehr als 100 entweder illegal oder als Asylsuchende in Deutschland lebten. Mit Ausnahme einiger Lokalzeitungen berichteten die Medien nur verzögert über die Vorfälle. Erst am Abend des 5. Januar erschienen Beiträge im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und am selben Tag erklärte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, es sei nicht klar, ob es sich bei den Verdächtigen um Flüchtlinge handele, obwohl die Polizei schon seit dem 2. Januar wusste, dass die mutmaßlichen Täter aus dem nordafrikanisch-arabischen Raum stammten, wie sie auf einer Pressekonferenz am 4. Januar erklärte. Die Einsatzkräfte, die Stadt und auch die Medien wurden für ihre Informationspolitik später weltweit kritisiert. So betonte die Parlamentarische Versammlung des Europarats Ende Januar mit Blick auf die Vorfälle, die Medien trügen für die Wahrheit eine wichtige Verantwortung, die sie nicht aus Gründen politischer Korrektheit verbergen sollten. Wie konnte es zu der verzögerten Berichterstattung kommen? In Deutschland empfiehlt der Kodex des Presserats bei Straftaten, die Ethnie der mutmaßlichen Täter nicht zu nennen, solange sie für den Fall nicht relevant ist, weil fremdenfeindliche Deutsche diese Angaben statistisch nicht einordnen können, sondern unmittelbar als Bestätigung ihrer Vorurteile ansehen. Für Gruppenstärken von über 1000 Personen und einem Versagen der Staatsgewalt, wie in der Kölner Silvesternacht, gilt diese Regel nicht, hat aber offenbar die Berichterstattung geprägt.